Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder und ich hoffe, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zu einer neuen 1 Live Talk Radio Woche. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann geht das heute auch wieder ganz einfach, indem ihr diese Nummer hier wählt. 0180 5678 111. Und ihr faxt ganz einfach unter 0180 5678 110. Erster Anrufer diese Woche heute Nacht, Hans, 53 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen, Hans. Ja, mein Thema ist in Anlehnung an Freitag hattest du die Mareike in der Leitung. Ja. Die mit zwei Männern zusammenlebt. Ja. Und die wissen wollte, ob sie die heiraten. Ja, genau. Also bei uns ist das nicht möglich. Bei uns in Deutschland geht das nicht. Nein. Nein. Und interessante Sache ist, es gibt es auf der Welt, dass eine Frau zwei Männer heiraten kann. Du weißt wo? Ja, in Nordindien ist das, in Aha. einem kleinen Tal. Mareike, du musst auswandern nach Nordindien, in also, ein kleines Tal. Das müssen zwei Brüder sein. Ach. Ja, dann ist das es natürlich auch für Mareike. Dazu, ja. In der Tat, in Indien kann eine Frau zwei Männer heiraten, aber das müssen Brüder sein. Es sind Brüder und zwar nur in diesen Tälern, in diesen nordindischen Tälern. Das ist die Ausläufer noch vom Tibet. Ja. Und damit die Gutshöfe nicht geteilt werden müssen, weil sie sonst zu klein wären. Ach, deshalb die Brüder. Ist es erbrechtlich so geregelt, dass also die Frau zwei Brüder heiraten kann? Muss ja. nicht. Ja. Und wenn eben mehrere Brüder da sind, hat er die Möglichkeit, die Frau mitzuheiraten oder ins Kloster zu gehen und zölibatär zu leben. Woher weißt du das? Ich war schon mal da oben in Zanskar. Ja. Und habe ein bisschen drüber gelesen. Aha. Und die ganze Kultur hat mich interessiert. Also, das ist eine sehr interessante Information, ja. aber für Mareike nicht viel weiterbringend, ne? Nein, es ist aber so interessant, was es nicht alles gibt auf der Welt. Ja, ja. Und dass alles möglich ist. Bist du darüber informiert, ob es solche Ehen da, ob die oft und viel vorkommen? 10%. 10%? Sind 10%. Vorgekommen, ja. Und verstehen die sich auch miteinander? Ja, ja, das weißt du. Die hatten sich immer gut vertragen und es gibt eine Story, die da wurde ja gefragt, ja, wer darf jetzt zur Frau nachts, ja? Ja. Und der zuerst da ist, stellt seine Schuhe vor die Tür, hieß es, und dann darf er rein, wenn ihm danach ist, ja. Und dann, ansonsten schlafen sie so nebeneinander und schlafen eben nur. Bei Mareike. Wenn sie aber dann Lust auf den Beischlaf haben, dann wird das getrennt. Auch die Kinder wachsen auf, die sagen großer Vater, kleiner Vater. Wobei bei Mareike ist es ja ein bisschen andersrum. Das ist ja eine gleichberechtigte Beziehung. Ne? Die drei lieben sich ja ganz allgemein. Ja. Gut, ich danke dir für die Information. Ja. Nun sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden hier. Gut, alles klar. In Indien darf man das. Also danke an Hans. In Nordindien darf man das. Ja, gut. Tschüss, Hans. Dann, tschüss. Danke, tschüss. Ja, Nordindien. Caroline ist jetzt dran. Caroline ist 40. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ja. Ich habe ein Problem. Caroline, geh bitte ganz nah an den Telefon, ja? Sonst muss ich zu sehr lauschen. Ja, ich habe ein Problem. Und zwar... Ich bin unheilbar an Krebs erkrankt und seitdem haben sich eigentlich alle Leute von mir zurückgezogen und ich wollte jetzt einfach mal hier über den über dich nachfragen, ob es nicht vielleicht Menschen gibt, die Kontakt zu mir haben wollen. Caroline, welche Art von Krebs hast du? Ich bin vor 10 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Da war ich 30. Und jetzt bin ich 40 und jetzt habe ich multiple Knochenmetastasen. Und es ist halt sehr schmerzhaft. Du bist unheilbar erkrankt, sagst du? Ja. Was haben die Ärzte dir für eine Prognose gesagt? Ich habe gar keine gute Prognose. Es ist halt jetzt so, dass ich darauf warten muss, dass noch in der Lunge und in der Leber was entsteht. Also ich bekomme außer Morphium gar nichts mehr. Gibt es keine therapeutischen Maßnahmen mehr? Was hast du schon alles hinter dir? Ich bin bestrahlt worden. Ich habe Chemotherapie bekommen. Ich habe Hormontherapie bekommen. Und Ja, jetzt bin ich irgendwie am Ende. Wie sieht das aus? Du lebst zu Hause im Moment? Ich lebe. In deiner Wohnung? Mhm. Ja. Hast du sehr starke Schmerzen? Durch das Morphium ist es recht eingedämmt. Mhm. Wie oft musst du zum Arzt oder kommt täglich ein Arzt zu dir? Nee, ich muss nicht oft zum Arzt. Also das ist halt irgendwie alle 2 Wochen einmal. Mhm. Und dann bekomme ich eben meine Schmerzmedikamente. Du hast du gerade was gesagt, was ja ganz erschütternd ist. Du bist so schwer erkrankt und deine Leute, die sonst früher um dich herum waren, haben sich wegen der Krankheit zurückgezogen. Ja, das ist halt also nicht so offensichtlich. Das ist halt einfach so, dass es viele Leute nicht ertragen, dass ich sterben muss. Hattest du einen Partner auch? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Ja. Und dein Mann lebt aber noch bei dir? Ja, aber der kann damit nicht umgehen. Was bedeutet das? Was heißt das? Ich überfordere den einfach da. Und du wohnst mit ihm zusammen in einer Wohnung? Ja. Das Überfordern, bedeutet das, dass du mit ihm über das, was dir im Moment am meisten im Herzen herumgeht, dass du darüber gar nicht mit ihm reden kannst? Mhm. Ist das so, dass es ignoriert wird? Zwischen euch, dass es tabuisiert ist, darüber zu sprechen? Ja, es ist tabuisiert und er hat auch beruflich unwahrscheinlich viel zu tun und es ist halt einfach, dass für mich überhaupt keine Zeit bleibt. Habt ihr Kinder? Nee. Keine Kinder. Hast du noch Eltern? Die sind an Krebs gestorben. Ja. Hattest du denn früher vielleicht eine oder vielleicht sogar 2, 3 gute Freundinnen in deinem Umfeld? Also ich habe 10 Jahre lang als Sozialarbeiterin gearbeitet und das auch sehr, sehr engagiert. Und da blieb nicht so viel Zeit, irgendwie also Kontakte zu pflegen, weil ich es halt sehr engagiert gemacht habe. Ne? Und naja, aber gut, auch wenn man auch sehr engagiert in der Sozialarbeit ist, hat man doch auch noch Freizeit und Hatte ich da nicht so viel, weil ich habe halt 15 Tage im Monat mit so Schwererziehbaren zusammengearbeitet und hatte also quasi im Monat nur 15 Tage Zeit und da ist nicht viel geblieben. Und was ich einfach jetzt suche, ist eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und weil es mir irgendwie ziemlich zuwider ist, in Diskotheken oder sonst wo hinzugehen. Könntest du das denn überhaupt noch aufgrund deiner Krankheit? Also ich bin manchmal schon noch so mobil, dass ich das machen kann. Und wer hat sich denn von dir zurückgezogen? Von mir zurückgezogen haben sich einfach Bekannte von früher. Aber es gab dann, wie du es gerade gesagt hast, keine richtig engen Freundschaften, früher auch nicht. Nee. Was mich schon wundert, wenn du sagst, 15 Tage im Monat habe ich frei, da ist ja nur genügend Zeit, auch Beziehungen aufzubauen. Ja. Hast du da früher vielleicht auch schon Fehler gemacht, dass du da zu wenig Wert drauf gelegt hast, dich um Menschen zu kümmern in deinem Umfeld? Ich habe wahrscheinlich den Fehler gemacht, dass ich mich zu sehr halt um die mir Anvertrauten gekümmert habe und zu wenig nach mir geguckt habe. Wie lange bist du verheiratet schon? 3 Jahre. 3 Jahre erst? Das heißt, ihr habt geheiratet, als du schon wir haben geheiratet und irgendwie nach einem halben Jahr ist die Krankheit ausgebrochen. Aber du hast gerade gesagt, vor 10 Jahren. Nee, vor 10 Jahren, da war ich noch nicht verheiratet. Gut, aber da hattest du den Brustkrebs schon. Ja, ja. Und dann hatte sich das wieder normalisiert? Und vor zwei Jahren ist es wieder aufgetreten. Dein Anliegen, dich jetzt hier bei mir zu melden, besteht darin, dass du hoffst, vielleicht Menschen zu finden, mit denen du mal irgendwie ein bisschen reden kannst, telefonieren kannst, schreiben kannst vielleicht. Auch gleichermaßen Betroffene, suchst du auch Menschen? Nee, das muss nicht sein. Das kann auch sein. Ja. Caroline, im Prinzip sage ich ja immer, dass das hier keine Kontaktbörse ist, weil wir sonst nur solche Dinge hier tun. Ich mache aber auch immer wieder, wie du weißt, wenn du meine Sendung kennst, auch Ausnahmen. Diese Ausnahmen möchte ich jetzt gerne auch machen und dir anbieten. Also wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und mit dir, mit Caroline gerne einen Kontakt haben möchte, möge diese Person sich bei uns melden. Sag doch noch, um es vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, in welchem Raum, welcher Stadt, welchem Umfeld du wohnst. Also ich wohne in Kassel. In Kassel. Ja. Und ja, ich bin 40 Jahre alt, mhm. Ich bin Sozialpädagogin und das ist ausreichend, denke ich. Also Caroline, wenn sich bei uns jemand meldet, werden wir es gerne weiterleiten. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Mhm. Und wünsche dir, dass da vielleicht doch noch ein Hoffnungsschimmer aufkommt, was deine mhm. Krankheitsgeschichte, was den Krankheitsverlauf anbelangt. Nee, ich hoffe, es kommt ein Hoffnungsschimmer von irgendwo her, weil aus der Krankheit kommt er bestimmt nicht mehr. Mhm. Dankeschön. Alles Gute, Caroline. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte kurz noch was zum Thema Kosovo sagen und zu unserer Sendung am Freitag. In Kriegszeiten sind Menschen verständlicherweise emotional, sehr emotional. Und ich bin es auch. Und deshalb tut es mir leid, und es tut mir auch sehr leid, dass ich am Freitag die serbische Anruferin habe kaum zu Wort kommen lassen. Oder ausreden lassen. Ich bin zwar überhaupt nicht ihrer Meinung, dennoch sollte sie sagen dürfen, auch hier sagen dürfen, was sie denkt. Inhaltlich möchte ich mich dem ARD-Kollegen Friedhelm Brebeck anschließen, der neulich in einem Fokus-Interview gesagt hat, nicht alle Nachrichten lassen sich verifizieren. Man weiß aber, dass im Kosovo wahrscheinlich Schreckliches passiert ist. Das noch als Nachbemerkung zu unserer Sendung am Freitag. Es geht weiter mit Annette, und Annette ist 40 Jahre alt. Schön guten Morgen. Ja, Annette. Dein Thema. Ich bin letztes Jahr 40 Jahre alt geworden, mhm. und einen Tag später hat sich ein Streit mit meinem Mann, und in diesem Streit hat er mir ein Glas, beziehungsweise hat ein Glas auf den Tisch geworfen, das ist unglücklich abgeprallt auf mein Auge, beziehungsweise auf meine Brille, und ich kann es nicht verzeihen. Er hat das Glas auf den Tisch geworfen, aber irgendwie schon in deine Richtung. Genau. Du standst in der Nähe. Ich saß ihm gegenüber. Du saßt ihm gegenüber und der Tisch war vor euch, vor dir. Ja. Mhm. Also irgendwie zielt das Glas auch auf dich. Natürlich. Mhm. Du bist verletzt worden dabei. Ja. Wie stark? Ja, wir sind in dieser Welle noch ins Krankenhaus gefahren. Ich bin genäht worden. Unter dem Auge hatte ein riesiges blaues Auge und habe trotz allem meine Feier zum Geburtstag, die dann an dem Samstag war, nicht abgebrochen, sondern habe die mit all meinen Gästen gefeiert, mit einem riesigen Pflaster, mit einem riesigen Hämatom. Haben die Leute dich gefragt, was ist passiert? Ja. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass ich das Opfer eines Glases geworden bin, was mein Mann mir entgegengeworfen. Ich saß in der Wurfrichtung eines Glases, das habe ich und gesagt. Das hast du denn deinen Geburtstagsgästen erzählt? Ganz genau. Da war doch die Geburtstagsstimmung dahin, oder nicht? Nein, die war nicht dahin. Es war ein sehr, sehr schönes Fest. Ich hatte eigentlich auch erwartet, dass mein Mann nicht mitgeht, aber er ist mitgegangen. Ach, das fand nicht bei euch in der Wohnung statt, das Fest? Nein, das fand nicht. Das fand nebenan in einer Gaststätte. Aber ist dann dein Mann denn nicht von den anderen Gästen dann geschnitten worden? Komischerweise nicht. Er hat eine sehr starke Persönlichkeit und zuerst mal wollte es mir auch keiner glauben. Mhm. Wurde aber das denn großartig noch diskutiert oder ist man... Nein, das ist so hingenommen worden. Das ist so hingenommen. Okay, lass uns mal gar nicht so über dieses Geburtstagsfest unterhalten. Lass uns so reden über die Tatsache, dass das passiert ist. Dein Mann hat mit einem Glas nach dir geworfen. Es ist was Übles passiert, es hätte noch schlimmer ausgehen können. Wie lange bist du verheiratet mit dem Mann? 16 Jahre. 16 Jahre schon? Wie oft ist denn so etwas schon passiert? Oder ist es überhaupt schon mal passiert, dass er irgendwie handgreiflich oder gewalttätig gegen dich geworden ist? Ja. In welcher Form? In der Form, dass ich eine Halskrause getragen habe. Man kann sagen, alle 5 Jahre einmal. Du hast eine Halskrause getragen. Was hat er denn da mit dir gemacht vorher? Ja, also ich habe Nachhinein erzählt, ich bin mit dem Weihnachtsschmuck die Kellertreppe runtergefallen. Du sollst mir nicht erzählen, was du erzählt hast, sondern was er angestellt hat mit dir. Ja. Nee, muss ich das erzählen? Das ist ja, das möchte ich jetzt gerne wissen. Du hast dich zu dem Thema hier bei mir gemeldet. Dann musst du mir das auch sagen, damit ich auch das richtig begreife, was in dir vorgeht, Annette. Es gab Handgreiflichkeiten in dem Sinn, dass wir zu einer Feier eingeladen waren und wir sind trotz meines Entgegenratens mit dem Wagen dahin gefahren. Mhm. Und dann haben wir nachts auf ein Taxi gewartet und die Männer hatten Alkohol getrunken, mhm, in Form von Williams, hochprozentig. Mhm. Und das Taxi ließ auf sich warten und dann ging nachher, dann haben wir ihm den Autoschlüssel weggenommen, als er dann doch fahren wollte, als das Taxi nicht kam. Und ja, das Ende war, ich saß unter dem Esszimmertisch und über dem Esszimmertisch ging ein Esszimmerstuhl kaputt. Das waren Handgreiflichkeiten. Moment, wie hat er den Stuhl auf dich geschlagen oder was? Nein, ich saß unter dem Esszimmertisch. Aber diese Handgreiflichkeiten werden immer, wenn... Aber was hat er denn genau gemacht, wenn du eine Halskrause hast tragen müssen? Da muss er ja dich richtig irgendwie angepackt haben. Ja. Aber wie hat er das gemacht? Ja, mit den Händen. Wie? Er hat dich gewürgt. Er hat dich gewürgt? Ja. Du saßt erst unter dem Tisch und dann hat er dich rausgeholt, oder wie? Ja. Aber das mit dem Glas fand ich noch viel schlimmer. Ich fand das mit dem Glas, jetzt war das Tüpfelchen auf das I. Alle 5 Jahre passiert sowas, sagst du? Ja. Passiert es immer, wenn er Alkohol getrunken hat, oder passiert es auch, wenn er nüchtern ist? Nein. Wie nein? Es passiert nicht, wenn er nüchtern ist. Also immer, wenn er Alkohol getrunken hat? Ja, und wenn das eskaliert und dann gibt es einfach das andere und ich kann dann laut seinen Aussagen meinen Mund nicht halten, ich muss das noch wie stellt er sich weiter dann, provozieren. Ja, wie stellt er sich denn hinterher denn dir gegenüber dar? Sagt er, dass es ihm leid tut, entschuldigt natürlich, er sich? Das natürlich, ja. Mhm. Dann wäre vielleicht der einzige wirkliche Rat an ihn, die Finger vom Alkohol zu lassen, wenn er jedes Mal dann ausrastet. Oder oftmals. Dann würde er sagen, dann lass du bitte auch die Finger vom Alkohol. Ja, aber du schlägst ihn ja nicht. Leider nicht. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Eigene habe ich 2 mit ihm und insgesamt haben wir 5 Kinder. 5 Kinder? Ja. Haben die das schon mal mitbekommen? Ja. Das auch? Ja. Ja, also das mit dem Glas war natürlich der Höhepunkt von allem, weil ich in der Nacht ist die Wunde nochmal, wir waren im Krankenhaus, mhm, in der Nacht ist die Wunde nochmal aufgegangen und ich bin dann alleine nochmal ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und Annette, wie soll das denn, du hast einen Mann, der, wenn auch nicht sehr oft bisher, aber schon nun einige Male und jedes einmal ist schon... definitiv zu viel. Das hört sich immer so gut an, ne? Hört sich immer so gut an, wenn das jemand sagt. Also als meine Schwestern oder meine Mutter mich gesehen hat, die sind vor dem Fest draufgekommen, weil sie gedacht hätten, die sind hier in Tränen ausgebrochen. Die haben gesagt, pack deine Koffer. Das ist jetzt alles da, genau, das ist jetzt meine Frage. Du hast die Erfahrung mit diesem Mann gemacht, immer und immer wieder. Ja. Wie soll das jetzt weitergehen? Du rufst ja jetzt an, du hast ja irgendeinen Druck in dir, ne? Eine Verzweiflung, ein Leidensdruck. Ja. Was denkst, welche Gedanken gehen denn in dir um, wie du dich weiter verhalten sollst? Ihr habt 5 Kinder, der Mann ist ab und an gewalttätig gegen dich. Ja, aber weißt du, man denkt immer, dass gewalttätige Leute oder manchmal gewalttätige Leute in asozialen Kreisen leben oder sonst irgendwas. Nein, die leben überall. Die leben in den höchsten Schichten. Ich musste dieses Fest durchziehen, weil es hätte mir niemand geglaubt. Niemand. Meine Frage war jetzt, wie du dir die Zukunft denkst. Soll das alles so weitergehen bis zum nächsten Mal? Bis du vielleicht das Glas wirklich in deine Augen kriegst und das Augenlicht verlierst? Kann alles passieren? Das ist alles eine gute Frage, aber alle Brücken hinter sich abzubrechen, ist auch eine andere Sache, ne? Du spürst, dass ich darauf hinaus will, ne? Ich will immer darauf hinaus, wenn ich so etwas von Frauen hier in der Sendung höre. die Frauen sagen dann zu mir auch immer, ja, das ist so kompliziert und da hängt ein riesen Komplex von Problemen aus unserem Privatleben dahinter. Das müsste man erst alles mal besprechen. Das glaube ich auch. Das ist auch so. Aber Fakt ist ja, was passiert. Und wenn ein Mann eine Frau schlägt, können da noch so viele Erklärstückchen hinterhängen, wie das alles so zusammenhängt. das darf einfach nicht sein. Und dann muss man irgendwann, oder muss die Frau auch irgendwann eine Konsequenz ziehen. Und es gibt mittlerweile genügend Beratungsstellen, wo auch Frauen, die, in, du hast 5 Kinder, dass auch dir geholfen wird und dass dir unter den Arm gegriffen wird. Dass du auch ich bin selbstständig, ich stehe meine Frau. Mhm. Und ich bin auch stark genug, das durchzuziehen, aber irgendwie hat so das Tüpfelchen auf das auf war's die, jetzt. Mhm. Aufs Ehe mhm. gegeben, dass also ich habe 3 ältere Stiefsöhne mhm. und dass als der Älteste kam, dann der war an meinem Geburtstag nicht da, der sagte dann, Mensch, was hast du denn gemacht? Mhm. Wie siehst du denn aus? Mhm. Und dann habe ich gesagt, frag deinen Vater. Und dann sagte der wortwörtlich, sie hat das Maul aufgerissen und da musste sie ans draufkriegen. Mhm. Und das hat mir... Glaube ich, Annette. Annette, ich kann dir jetzt nur etwas Grobes sagen. Ich glaube, dass das grob richtig ist, ohne die Details im Hintergrund zu wissen. Ich glaube, dass du perspektivisch von diesem Mann weggehen musst. Es gibt keine Rechtfertigung auf dieser Welt, einen Menschen zu schlagen. Null. Keine Rechtfertigung, keine Begründung, keine Erklärung. Basta. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch sprichst. Mit der kannst du noch ausführlicher reden und mit der kannst du auch gemeinsam mal so ein paar Ideen vielleicht entwickeln, wie du das einfädelst. Das sind immer so gute Argumente, die gibt's zu anderen Frauen auch. Ich höre deine Sendung ja nicht zum ersten Mal. Großes Kompliment natürlich, aber es sind manchmal so subjektive Äußerungen, die du von dir gibst und wenn man den ganzen Komplex aufdröseln könnte, wie was zusammenhängt, dann kannst du nicht von heute auf morgen gehen. Ist mir klar, Annette. Annette, das ist mir völlig klar, dass man von heute auf morgen, wenn man in einem solchen Familienbeziehungsgeflecht hängt, nicht gehen kann. In einer guten Familienbeziehung lebt. Hast du recht. Im Allgemeinen, ne? Mhm. Deswegen biete ich dir das jetzt auch an, dass du mit meiner Psychologin sprichst, um einen Weg, wie ich es gerade gesagt habe, dass ihr vielleicht gemeinsam einen Weg sucht, um da herauszukommen für dich, nicht von heute auf morgen, aber dass du zumindest ein Ziel hast, eine Hoffnung hast, aus dieser Situation her auszubrechen. Das ist ja kein Leben, was du da führst. So. Das ist es wirklich nicht. Du kennst mein... Das ist aber auch für meinen Mann sein Leben. Ja, deswegen tätet ihr euch vielleicht beiden gut, wenn ihr da eine Lösung finden würdet. Du kennst meine Sendung, du weißt, wie das läuft. Ich sage jetzt zu dir, bitte lege auf. Und die Annette, die ruft dich gleich zurück und dann habt ihr Zeit, in Ruhe darüber zu sprechen. Annette, tolle Typen. Bitte? Zwei Annette, genau. Da unterhalten sich jetzt 2 Annette, genau. Liebe Annette, alles Gute von Herzen. Also halt mich mal auf dem Laufenden. Vielleicht, dass du mich in einem halben Jahr nochmal anrufst und mir mal erzählst, wie sich alles weiterentwickelt hat. Oh, ja, okay. Alles Gute. Tschüss, Annette. Dir auch. Alles Gute, dir tschüss. Auch. Tschüss. Sibylle ist 24 Jahre alt und jetzt jawohl. Bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wenn ich mich mal eben zu meiner Vorrednerin äußern darf. Ich bin zwar erst 24, aber ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Mein Mann hat mich auch geschlagen. Es war auch immer nur attackenweise. Es lief immer darauf hinaus, dass die Frau Schuld hatte. Mhm. Die Frauen provozieren und wenn Alkohol im Spiel ist, dann sind es auch nur die Frauen schuld. Ich sag nur, wer einmal als Mann eine Frau schlägt, tut es immer wieder. Mhm. Und findet auch keinen Grund, warum er es nicht tun sollte. Welche Konsequenz hast du rausgezogen? Ich bin weg. Ich bin seit November, Anfang November letzten Jahres ausgezogen. Gut, da spielen noch andere Faktoren eine Rolle, aber ich kann nur sagen, Frauen, Koffer packen, raus. Ganz einfach. Ja. Das war aber nicht der Grund des Anrufes. Nein, der aber Grund? Gut, dass du das aus der Sicht einer Betroffenen auch sagst, weil wenn ich es sage, ist es theoretischer. Ja, ne? weil in dem Moment meinen die Leute, du bist unparteiisch, du sagst es in die Allgemeinheit. Mhm. Und es ist ja auch in Ordnung, es ist die normale Denkweise eigentlich jedermann. Aber du hast es jetzt am Eigenleib mitgemacht und hast... Ja, ich lag auch schon im Krankenhaus, also es ist nichts Neues. Also ja. Ich denke... Da geraten 2 Parteien aneinander und dann müssen nicht beide Parteien sagen, es bringt nichts mehr, sondern die Frau ist, Entschuldigung, aber die ist die Dumme, die kriegt eine rein auf gut Deutsch, da soll sie die Konsequenz ziehen. Und die Frau ist nicht glücklich, meine Vorrednerin. Ach, das hört man. Das hört man wirklich gehört. So, und die Kinder leiden genauso drunter. Sibylle, so, zu deinem Thema. Mein eigentliches Thema. Ja, also ich bin seit dem 14.10. letzten Jahres mit meinem Führerschein dran. Seit dem 14.10. letzten Jahres. Ja. Ja. Du ahnst vielleicht schon was. Ja. Und bin immer noch nicht fertig. Ja. Habe des Öfteren schon meine theoretische Prüfung gemacht. Ja, das erste war letztes Jahr im Dezember. Ist immer durchgerasselt. Durchgerasselt, weil ich war im Umzug. Dieses Jahr im Februar durchgefallen, weil war irgendwie Stress mit den Kindern. Meine Kinder waren krank oder was weiß ich. Faule Ausreden. Nein, das ist wirklich Tatsache. Du warst einfach zu faul zu lernen. Ja, von wegen. Ich habe gepoppt. Also ich habe eine Diplompsychologin als Mutter, die hat mir das Lernen schon beigebracht. Dann habe ich sie endlich mit Bravour, nachdem ich dann einen Tag vorher mit meiner Mama schön essen war, ja, schön ruhig war, auch mit null Fehlern bestanden. Ja. Bin ich auch ganz stolz. Gratulation, ja. Ja, danke. Jetzt geht's aber an die praktische. Praktischen. Wie viele Fahrstunden hast du denn schon hinter dir? Ja, das wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, bitte. Fakt ist, heute hatte ich meine Nachtfahrten. Ja. Meine Nachtfahrt. Stimmt, das muss man auch immer noch machen. Die 24. Ja. Stunde. Ja. Das geht eigentlich nicht. Geht ja noch, ja. Ich kenne Frauen, die haben 48 Stunden oder 56. So weit will ich eigentlich gar nicht kommen. Habe aber so mal mitgekriegt, der Fahrschullehrer ist wirklich ein Goldstück irgendwo. Mhm. Irgendwo. Nur ich merke momentan, meine Mutter finanziert das so ein bisschen mit, mhm, natürlich. Kommt Druck von allen Seiten. Wo liegt denn das Problem jetzt? Das Problem liegt daran, dass ich heute Abend um 8:30 die Fahrstunde hatte. Mhm. Und bevor ich gefahren bin, sagte mein Fahrschullehrer, weil ich sagte, ich fahre mit meiner Mama am Samstag, mhm, auf den Übungsplatz. Mhm. Nee, das ist schon zu spät. Ich sag, wie? Ja. Feiertag oder was? Ist der Zug? Ja. Nee, sie haben Freitag Prüfung. Grandios. Sibylle hat dann am 1. Mai ihren Führerschein. Finde ich gut. Wir drücken alle da. Ja, schön. Langsam. Sibylle hat natürlich jetzt Lampenfieber, ne, und Angst. Oh, hör bloß auf. Ja. Wenn ich das höre. Ich finde, du wirkst so selbstbewusst und so resolut, das wäre doch gelacht, wenn du am Donnerstag ist das, ne? Freitag, wenn du am Freitag diese Fahrprüfung nicht bestehen würdest. Nein, wo meine Sorge eigentlich drin liegt, die theoretische, habe ich 3 Anläufe für gebraucht. Ja. In der praktischen sieht es so aus, dass ich für mich schon nicht sicher bin. Ja. Ich sage für mich sicher, das geht nicht. Ich würde es nicht schaffen. Aber du hast noch keine praktische Prüfung gemacht und durchgefallen. Nein, das noch nicht. Ne? Ich sorge, dass ich das dann wieder machen werde und wieder dreimal fahren muss. Wundert es mich ja, dass der Fahrlehrer das ganz einfach vorschlägt. Nee, der schlägt sowas nicht vor. Weil Fakt ist, dass ich ihm gesagt habe, dass ich für mich entschieden habe, dass ich noch nicht so weit bin. Mhm. Und er mir sagt, ja, wie lange wollen Sie denn noch auf Ihren Führerschein rumkauern? Mhm. Jetzt aber von heute auf morgen geht es nicht, wenn ich mir nicht sicher bin. Ja gut, aber er hat ja jetzt diesen Termin eingefädelt irgendwie, ne? Den Freitag. Er hat ihn einfach gemacht, ohne mir vorher was zu sagen. Das finde ich die Schweinerei. Was machen wir jetzt? Ja, wir schimpfen mal auf den Fahrlehrer. Unglaublich, Fahrlehrer, was du da gemacht hast. Ich finde das schön, wie du das immer so schön mit Humor nimmst. Wie gehen wir jetzt vor? Wir müssen jetzt einen Plan machen. Entweder kneifst du und sagst, nein, ich traue mich noch nicht. Ich, die ängstliche Sibylle, traut sich noch nicht, den Führerschein zu machen. Oder wir beide entscheiden jetzt, Nägel mit Köpfen, am Freitag wird die Fahrstunde gemacht. Wenn du durchfällst, hast du Pech gehabt, machst du es nochmal. Ich bin für die letzte Variante. Abgemacht? Dann mache ich mit dir jetzt einen Deal. Ja, bitte. Wenn ich am Freitag die Fahrprüfung bestehen sollte, ja, werde ich gucken, dass ich durchkomme. Dann, wir machen es noch toller machen wir es. Wir rufen dich Freitagabend an. Dann brauchst du dich gar nicht bemühen. Und wir werden erfahren, ob du es geschafft hast oder nicht geschafft hast. Und wenn wenn ich es nicht geschafft habe, komme ich nicht in deine Sendung. Doch, dann bist du blamiert vor allem, aber das ist dann auch egal, da muss man durch. Und wenn es geschafft hast, dann wird dir die ganze Nation zujubeln. Okay? Ja, das wollen wir hoffen. Ja, also Sibylle, du gehst Freitag zur Fahrschule, zur Fahrprüfung, okay? Ja, um 2:15 kannst du mal an mich denken. Alles klar, du gehst Freitag hin, du machst deine Fahrprüfung und Freitagnacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag werden wir miteinander telefonieren. Okay. Ich hoffe, meine Freundin Susi und Uwe denken auch dran. Ja, alle denken dran. Ja, wollen wir es hoffen. Toi, toi, toi. Alles klar, danke dir. Tschüss. Manuel, 17 Jahre alt. Hi. Hi, hallo. Guten Abend. Guten Morgen, ja. Ja. Ich habe dich angerufen wegen meiner Ex-Freundin, Gerti. Wegen Gerti? Wegen Gerti, mit der ich morgen vor Gericht stehe. Ey, das klingt aber... Gegen sie, leider. Was ist denn passiert, Mensch? Wir waren über ein Jahr und einen Monat, 2 Monate knapp zusammen. Mhm. Sie war ja so eine temperamentvolle, die bei jeder Kleinigkeit ausgeflippt ist, weil es in ihrer Vorgeschichte, wo sie eben noch was jünger war, einige Sachen gab, die ich nicht wusste. Und sobald ich irgendwas gemacht hatte, was ihr nicht gepasst hat, hat sie mir links und rechts so um die Ohren gehauen. Eine gewalttätige Frau. Ja, sagen wir es mal so, temperamentvoll. Mhm. Gibt's auch, klar. Ja, klar. Und das ging dann halt, so... Wie alt? In deinem Alter? Ja, sie ist jetzt heute 17 geworden. Mhm. So, und das ging so über 8 Monate, weil ich bin natürlich, ich bin 20 Zentimeter größer wie die, natürlich auch einiges kräftiger, und da habe ich mir das nicht, also habe ich mir das gefallen gelassen, weil ich habe sie voll geliebt und liebe sie auch jetzt vielleicht noch stark. Und dann waren wir 2 Monate auseinander, dann waren wir wieder zusammen, dann hatte sich die Sache mehr oder weniger beruhigt, dann hatte sie mir dann endlich erzählt, worum es ging, warum sie andauernd so stark ausgeflippt ist und solche Wutanfälle bekommen hatte. Und naja, damit, das hatte mich belastet, weil sie, das war eben, ist eine, natürlich eine sehr schwere Geschichte, was sie mir da erzählt hatte. Was, sag mal so nur ein paar Stichworte. Sie hat früher, sie hat tierisch Streit mit ihrer Mutter, weil sie hat einen anderen Mann, also hat sie jetzt einen Stiefvater, mit dem ist sie absolut nicht klar gekommen. Und daher hat sie von früher an schon als kleines Kind 7 oder 8 Jahre bei den bei irgendwelchen Pflegeeltern gewohnt. Und von dem Pflegevater wurde sie sexuell missbraucht. Ja, das erklärt natürlich dann vieles. Und, ja, eben. Und sobald irgendwas kam, sie wollte nicht, dass ich irgendwie weggehe, weil ich war wohl auch ihre erste große Liebe und mir hatte sie voll vertraut und sie hatte eben Angst, dass ich sowas auch mache, weil ich weiß nicht, bei jeder Kleinigkeit ist sie eben hochgegangen. Aber ihr hattet sexuellen Kontakt, hattet ihr miteinander? Ja, aber ich wusste nicht, ich habe nur gemerkt am Anfang, dass sie eben total zurückhaltend war und darauf bin ich natürlich dann auch eingegangen, bis wir dann erstmal miteinander geschlafen hatten, waren auch, weil sie hatte vorher noch mit niemandem geschlafen. Und da war auch lange Zeit vergangen. So, jetzt stehst du mit ihr vor Gericht. Was ist denn ja, passiert? Genau. Also kurz bevor wir auseinander waren, weil ich bin mit der Sache ehrlich gesagt nicht, konnte ich nicht umgehen. Und dann hatten wir uns dann eben nochmal gestritten, waren dann auseinander. Dann rief dann ihre beste Freundin bei mir an. Mit der hatte ich mich dann getroffen und die sagte, ja, sie ist fertig und ihr geht's nicht gut. Und naja, und dann bin ich dann irgendwann morgens mal dahin gefahren, wollte sie abfangen. Sie natürlich volle Pulle wieder ausgeflippt. Was willst du hier? Was machst du hier? Und wollte dann über Handy von wegen hier ihre Pädagogen da im Heim anrufen, weil sie jetzt sogar im Mädchenheim wohnt. Und dann hat sie das Handy abgenommen. Das war in Lindenthal hier in Köln. Und dann haben wir uns da schon gestritten. Habe ich da schon direkt 2 Backpfeifen einkassiert. Dann hab ich gedacht, na okay, lässt sie erstmal. Vielleicht regt sie sich ab. Hab vor ihrer Praxis, die arbeitet an der Christophstraße in Köln, in der Praxis, auf sie gewartet. So, und dann kam es so wieder zu so einer Auseinandersetzung und da ist bei mir ehrlich gesagt voll die Sicherung durchgeknallt und dann habe ich mal zugeschlagen. So, und das war natürlich scheiße, absolut. Wie heftig? Also sie hatte dann nachher, ich habe 1-2 Mal, also ich habe schon zu stark zugeschlagen und dann hatte sie irgendwie Thoraxprellung, ich weiß nicht, was das ist, weil das war in einem kleinen Aufzug, da ist sie dann irgendwo hinten gegengeknallt oder so und naja. Thoraxprellung und ein paar Rippen geprellt, glaube ich. Also das war dann aber schon heftig, ne? Das war leider zu sehr heftig. Sie hat dich angezeigt. Sie hat mich angezeigt wegen schwerer Körperverletzung. Und da stehe ich morgen gegen sie vor Gericht. Jetzt habe ich aber die Scheiße gemacht, bin zu einem Freund und zu einer Freundin von mir hingegangen, habe denen gesagt, dass sie mir so eine Art Alibi geben sollen, so eine eidesstattliche Versicherung. Jetzt steht natürlich mein Wort gegen ihr Wort und die Wörter eben gegen sie. Normalerweise sagt mein Anwalt, ich würde auf jeden Fall gewinnen. Nur ich fühle mich absolut scheiße dabei, weil ich weiß, dass ich scheiße gemacht habe. Ich liebe sie noch, aber... Was für eine eigenstattliche Erklärung? Das steht dann drauf, dass man versichert, ich habe von einem Freund zu mir gesagt, dass er nachts bei mir war, bis ungefähr 7:30. Und danach bin ich zu einer Freundin von mir ins Krankenhaus gefahren, wo die Praktikum macht. Dass ich eigentlich in der Zeit von 7:15 bis 8:00, wo die Sache passiert war, in Lindenthal und vor ihrer Praxis, ein Alibi habe. Dass da auf jeden Fall feststeht, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht da gewesen bin. Das haben die Freunde für dich unterschrieben? Ja, genau. Das heißt, die hängen jetzt auch mit drin, wenn du auspackst? Ja, ganz genau. Ach du lieber Himmel. Ganz genau. Ach du lieber Himmel, da hast du dich aber reingeritten. Leider zu stark. Da hast du dich reingeritten und im Prinzip bist du ja sehr reuig, ne? Das tut dir leid. Ich meine, ich habe Scheiße gemacht. Normalerweise müsste ich voll dazu stehen, ihr allein schon gegenüber. Aber das Problem ist für mich, das Gericht hat mir direkt 4 Wochen Arrest zugeteilt. Also, aber Manuel, bist du des Wahnsinns? Du rufst hier bei mir an vor einer Gerichtsverhandlung. Du hast jetzt das erzählt, was du mir gerade erzählt hast. Ich weiß, und vielleicht sitzt jetzt der Richter irgendwo. Und vielleicht willst du das auch, ne? Ich will das. Du willst das auch. Nur ich habe Angst vor der Strafe, die dann kommt. Und weil ich letztendlich habe gerade neue Arbeit angefangen und all sowas. Und da kam das verdammt blöd. Also jetzt wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, was ich aber auch richtig und gut finde. Du wirst jetzt nach diesem Auftritt hier in der Öffentlichkeit, musst du morgen die Wahrheit sagen. Ja, das habe ich mir eben auch schon gedacht, weil ich hatte bis jetzt mit großartig gar keinem darüber geredet. Die Leute, die mich kennen, wussten nur eben die Briefe. Aber die kamen. Ich will dir sagen, ich finde das auch richtig. Ich finde es richtig. Dann, du stehst für dich besser da, weil du die Wahrheit sagst. Und wenn du Reue zeigst und dem Richter das erklärst, Das ist keine Entschuldigung, natürlich nicht, ja, klar, absolut nicht, da gibt es gar nichts zu reden. Nee. Aber du sagst die Wahrheit und das ist schon mal positiv. Welche Konsequenzen daraus folgen, wird man sehen, die musst du dann eben tragen. Das ist halt so. Allein schon ihr gegenüber. Ihr gegenüber, aber auch dir gegenüber in der großen, großen Hoffnung. Wir hatten ja gerade das Thema hier in der Sendung auch, dass das nie wieder passiert. Eben. Du kannst dich. Stolz darauf bin ich absolut nicht. Nee, du kannst dich in anderer Form zur Wehr setzen, wenn dir jemand doof kommt, auch wenn dir eine Frau doof kommt. Und dann siehst du 1,60 Meter groß, 65, 1,92, hab knapp 20, 30 Kilo mehr wie sie, mal Kraftsport und da ist mir dann zweimal die Hand ausgerutscht und siehst so ein kleines zierliches Wesen und ich bin da, flipp dann völlig aus, verliere die Kontrolle. Morgen ist die Verhandlung. Um 10:30. Manuel. Im Kölner Landgericht. Im Kölner Landgericht. Pass auf, das interessiert mich jetzt aber auch wirklich sehr. Ich möchte mit dir auch nochmal ein Telefonat vereinbaren. Ich möchte mit dir, morgen geht's nicht, weil wir morgen ein festes Thema haben, am Mittwochabend nochmal, Mittwochnacht nochmal telefonieren. Ja. Hast du da Zeit? Ja, auf jeden Fall, das wird gehen. Dann nehme ich mir dann eben Zeit. Okay, wir werden dich anrufen und du wirst uns und mir erzählen, wie es da vor Gericht abgegangen ist. Wie es vor Gericht abgegangen ist. Ich werde aber auf jeden Fall dann die Wahrheit sagen, wie es passiert ist. Ja, dann fühle ich mich auch allein schon besser. Du musst das jetzt machen, sonst reitest du dich noch eine Nummer mehr rein. Eben. Nachdem du hier alles schon gesagt hast. Ja, Manuel? Okay. Bis übermorgen Nacht. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Tschüss. Tschö. 1:36:30 und jetzt machen wir Pause. Uhr 37:40, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit einer Telefon-Talkshow. Und diese Telefon-Talkshow heißt Domian und die Spielregel heute Nacht ist so, dass ihr ganz einfach hier bei mir anrufen könnt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Die Telefonnummer 0180 5678 111. Heute ist hier kein bestimmtes Thema angesagt. Ihr könnt euch, wie gesagt, zu jedem Thema bei mir melden. Morgen haben wir ein ganz bestimmtes Thema und morgen heißt unser Thema Ungeziefer. Ich möchte mich mit euch eine ganze Stunde lang über Ungeziefer unterhalten, über Filzläuse, über Kakerlaken, über Ratten und weiß der Teufel über was ihr da schon alles so miterlebt habt und durchgemacht habt. Dann möchte ich euch nochmal die Telefonnummer von unserer großen 1 Live Hilfsaktion Stichwort Kosovo-Flüchtlinge sagen. Das ist die Kontonummer 66666, also 5x die 6 und dann die 9. 5x die 6 und die 9 bei der West-LB Köln, Kennwort 1 Live hilft. Und unter den 10 Spendern mit den höchsten Spenden wird unsere super tolle Autogrammtafel, die wir hier in der Redaktion hängen haben, verlost, wo Weltstars sich verewigt haben. Vielleicht wäre das was sehr Schickes für euer Jugendzentrum oder für eure Diskothek oder für euren Vereinssaal oder was auch immer. Also, Kontonummer 5x die 6 und 9 West-LB Köln, Stichwort 1 Live hilft. Es geht weiter mit Uwe und Uwe ist 34 Jahre alt. Uwe. Ja, hallo Domian. Uwe, du musst ganz nah ans Telefon gehen, sonst wird das nichts mit uns beiden. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Ich sehe dich nun schon so lange und ich bin auch endlich mal durchgekommen. Freut mich sehr. Und ich habe was zu dem Thema Gewalttätigkeit von Männern zu sagen, wo ich Annette vorhin angerufen hat. Ja. Und zwar bin ich da nicht ganz deiner Meinung. dass man immer die Schuld bei den Männern suchen sollte und dass das eigentlich auch nicht vorkommen dürfte, dass man eine Frau schlägt. Mhm. Weil mitunter, ich bin 13 Jahre verheiratet und meine Frau provoziert auch mitunter manchmal ganz schön, mhm. auch dass mir auch schon mal die Hand ausgerutscht ist. Mhm. Also nicht irgendwie, dass sie geblutet hat oder was, aber es ist schon mal passiert, dass er eben auch mal eine eingefangen hat. Mhm. Also Uwe, ich will dir mal was sagen. Ich bin nicht derjenige, der sagt, die Frauen an sich sind immer die Guten in Konflikten. Weiß Gott nicht. Es gibt natürlich hunderttausend von Konflikten, wo die Frauen letztendlich die Verursacher sind. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, ich stelle einfach als Regel auf. Und ich möchte so gerne, dass die meisten Menschen sich daran halten, dass man keinen anderen Menschen schlägt. Egal, ob das eine Frau ist oder ein Mann, man schlägt keinen Menschen. Es gibt immer andere Möglichkeiten der Auseinandersetzung. Und wenn man sich so weit voneinander entfernt hat oder so zerrissen ist, dass gar nichts mehr geht, auch sprachlich nicht mehr, dann muss man sich trennen. Naja, es ist aber, wie vorhin eben angesprochen ist, es ist in 13 Jahren so viel aufgebaut worden in der Ehe und es ist so viel zusammengewachsen. Und es gibt Familienfeiern, da fließt halt auch mal ein Schluck Bier oder ein Schluck Wein oder mhm. ein Schluck Sekt, ja. Mhm. Und oder es wird eben mal überhand getrunken und es kommen Verschiedenheiten vielleicht von außen hinein, von Freunden, von Verwandten und irgendwann flippt man dann mal aus. Also ich kenne es aus dem Beruf her, ich bin Straßenbahnfahrer mhm. und uns wird das Leitmotto immer genannt, der Kunde ist König. Mhm. Und es ist ja auch richtig so, ne, das Unternehmen, mhm. das will ja auch wachsen. Ja. Aber wenn Umleitungen sind oder Verspätungen, man wird von den Kunden vollgemotzt. Und bei 99 ist man ruhig, mhm. beim 100. reißt einen vielleicht mal der Faden. Und so ist das mhm. im familiären genauso. Uwe, ich habe ja nichts dagegen, wenn du gerade auch in deinem beruflichen Bereich viel runterschlucken musst, dass dir irgendwann mal der Kragen platzt und du irgendjemanden zur Sau machst. Du kannst ja auch gerne deine Frau mal zur Sau machen und deine Frau kann dich zur Sau machen. Aber es darf nicht geschlagen werden. Da muss einfach eine Grenze gezogen werden. Gut, die Grenze, wo ist die Grenze, wenn man noch Alkohol getrunken hat? Der Alkohol darf auch nicht als Entschuldigung her. Das akzeptiere ich nicht. Dann darf kein Alkohol getrunken werden, wenn man weiß, dass man unter Umständen schlimme Dinge tut im Alkoholrausch. Macht deine Frau das denn so mit? Nimmt die das hin? Naja, die nimmt das nicht an. Also wir diskutieren dann schon danach. Ich habe sie jetzt ja noch nicht so verletzt irgendwie, dass sie jetzt was mit ins Krankenhaus oder was musste. Da hat sie mal ein paar runtergehauen gekriegt oder mal einen Tritt in Popo. Aber wenn das deine Frau mit dir machen würde, was wäre denn dann? Ja gut, es kommt immer auf die Umstände drauf an, ja. Mhm. Was vorgefallen ist, was für ein Thema war. Also ich mag zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt Spätdienst habe, meine Frau möchte so gerne tanzen gehen. Mhm. Also ich bin dann urisch eifersüchtig und also da könnte ich dann schon ausflippen. Ja, siehst du mal, wie arm, dass du deshalb dann deine Frau unter Umständen sogar schlägst. Meine Frage war vorhin aber auch noch, wie deine Frau darauf reagiert. Was macht die denn dann? Wie geht die damit um? Ja, die spricht dann auch ein paar Tage nicht mit mir. Mhm. Und dann wird das Thema eben ausgehandelt. Also was heißt ausgehandelt, ausgesprochen. Es wird darüber gesprochen. Ich will dir mal sagen, wenn deine Frau sagen würde, Uwe, noch ein einziges Mal, dann bin ich weg. Dann bin ich aus der Ehe raus. Was wäre dann? Schlecht zu sagen, weil meine Frau hat es einmal gemacht und dann ist sie wirklich zu meinen Eltern, also zu ihren Schwiegereltern gegangen und meine Eltern, die haben mich dann auch zur Rede gestellt und haben gesagt, das ist mein Freund, so jetzt nicht. Mhm. Ja. Und ich fand das auch ganz korrekt. Mhm. Wir haben danach unter allen Augen, auch mit meinen Eltern und mit ihrer Mutter, ihr Vater lebt ja nicht mehr, gesprochen. Ja. Und wir sind eigentlich so verblieben und bis daher ist es auch nicht wieder passiert, dass sowas nicht wieder vorkommt. Ne? Achso, das war das letzte Mal und da ist es dann ja schon richtig eskaliert, ne, wenn sie abgehauen ist. Ja, das war nach Disco-Besuch. Ja, weil du Idiot, da eifersüchtig warst. Ja, sie wollte um zwei jetzt zu Hause sein. Ich bin extra wach geworden. Mhm. Also im Grunde genommen wie ihr Wachhund hinterm Fenster gestanden. Ja. Und dann kam und, sie? Und um fünf früh ist sie gekommen und da war ich natürlich stinksauer. Und was hast du da gemacht? Ich habe die Tür verriegelt und da hat sie vor die Tür getreten, habe ich sie nachher reingelassen. Dann habe ich ihr eben ein paar geschossen. Ohne mit ihr zu reden vorher? Aber, naja, sicher. Sie hat gesagt, sie ist 2 Uhr zu Hause und 5 Uhr kommt sie. Uwe, du hast wirklich einen Riss in der Birne. Und da warst du auch nicht besoffen, als du das gemacht hast. Doch, da hatte ich mir dann schon hier vor Wut angesetzt. Ja, ist mir egal. Also, egal. Das ist eine erwachsene Frau. Wenn die allein mal ausgeht und ein bisschen länger ausbleibt, dann darfst du sie nicht behandeln wie, ich weiß gar nicht, wie. So behandelt man überhaupt niemanden. So behandelt man auch keinen Jugendlichen oder kein Kind, was du da erzählst. Aber das ist die Mentalität. Ach. Auch eine Frau muss doch zu ihrem Mord stehen, wenn sie sagt, sie ist 2 Uhr zu Hause. Ja, dann kannst du, mach ihr eine Szene. Streite mit ihr, aber schlag sie doch nicht, um Himmels Willen. Wie empfindest du denn deiner Frau gegenüber? Ich liebe meine Frau. Du liebst deine Frau. Ja. Schämst du dich denn nicht? Ich würde doch niemals das, was mir am liebsten ist, den Menschen, den ich so sehr liebe, schlagen. Niemals. Und wenn er mich noch so enttäuschen würde oder provozieren würde, dann würde ich mich mit dem streiten, aber ich schlage den doch nicht. Das glaube ich dir nicht. Doch, das ist aber, das musst du mir glauben. Nein. Das, aber bei meiner Seele, ich schwöre es dir, wie ich hier sitze, ich möchte sofort tot umfallen, wenn ich die Unwahrheit sage. Und es gibt bestimmt noch Tausende oder von Hunderttausende von Menschen, die genau so sind, die irgendwie dann ihre Gefühle nicht im Zorn haben, Uwe, und genauso ausflippen. Ich weiß nicht, wie oft du meine Sendung hier verfolgst. Also ziemlich oft. So, dann weißt du auch, wie oft hier Frauen bei mir anrufen, die wirklich geschunden werden von ihren Männern, geschunden wurden. Und das darf eben nicht passieren. So endet es nämlich dann, so eskaliert es irgendwann. Man muss sich frühzeitig am Riemen reißen. Und man muss versuchen, seine Konflikte und seine schlechten Gefühle und seine Wut in andere Kanäle zu leiten. Nur so geht man mit einem Menschen um, den man wertschätzt und den man sogar liebt, wie du es sagst. Ja, deshalb, also ich meine, ich würde jetzt nie zu der Grenze gehen. Also ich wüsste, wo die Grenze ist, wo ich sagen würde jetzt, wo ich meine Frau krankenhausreich schlage, solche Sachen, so weit kommt. Nein, aber es darf auch nicht zu dem anderen kommen. Du sagst, du liebst deine Frau. Stell dir mal bitte vor, sie zieht wirklich das nächste Mal eine Konsequenz und ist weg. Dann stehst du da aber wie ein begossener Pudel. Nee, die Konsequenz hatte ich ja schon gezogen, indem ich das nicht mehr mache. Das ist für dich jetzt eine klare Sache, eine klare Entscheidung. Auf jeden Fall. Naja, du rechtfertigst das ständig. Also deswegen habe ich Sorge, dass dir doch nochmal irgendwann Nein, die Hand ausholst. Mir ging jetzt das Thema nur gegen den Strich, dass es hieß, dass die Männer sowas nicht machen dürfen. Sicherlich, es ist verkehrt, man schlägt keine Frau. Ja. Und auch Alkohol, wie du vorhin sagtest, schützt davor nicht. Nein, ich glaube, dich hat gehabt. Weil Frauen provozieren. Ja, klar. Ja, ich glaube, du hast es falsch. Auch manchmal aus. Also du hast, glaube ich, du wehrst dich dagegen, dass die Männer immer die Bösen sind und die Frauen die Guten. Auf jeden Fall. Da hast du recht, gebe ich dir recht. Beide sind so oft an allem schuld und manchmal sind die Frauen noch die Schlimmeren. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber und mir kam das vorhin eben so rüber, dass eben immer nur die Männer die Bösen sind. Hab's verstanden, aber das haben wir jetzt klargestellt. Und alles klar. Und du hast mir jetzt auch quasi hier vor so vielen Leuten dein Wort gegeben, dass du deine Frau nicht mehr schlägst. Auf den Ruck. Da hoffe ich drauf, dass du dich da auch dran hältst. Auf jeden Fall, Domian. Auf jeden Fall. Du hast eine nette Frau und du führst eine gute Ehe und die soll noch lange halten und tut ihr beide was dafür und macht euch ein gutes Leben. Ja, auf jeden Fall. Wir waren ja auch schon, also beziehungsweise ich habe mich, und das möchte ich auch vielen ans Herz legen, die vielleicht dasselbe Problem haben, sich mal an Pro Familia zu wenden. Das hast du auch gemacht. Das habe ich auch gemacht bei uns hier in Halle, na, und sehr löblich. Also die helfen wirklich. Also dann muss ich dir auch sagen, ich habe gerade sehr Kritisches auch zu dir gesagt, dann möchte ich auch was sehr, sehr Lobendes zu dir sagen. Wenn du das von dir aus gemacht hast, finde ich schon einen ganz tollen Schritt und Respekt, da können sich sicher viele Männer auch eine Scheibe von abschneiden. Doch, und ich würde das auch jedem raten. Also die helfen wirklich und also Pro Familia ist ja eine gute Ansprechadresse. Ne? Und das Problem wird damit auch gelöst. Lieber Uwe, alles Gute dir und deiner Familie. Alles klar. Tschüss. Gut, tschüssi. Ulrike, 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Ja, Ulrike. Morgen. Na? Also erstmal, Manuel ist auf dem richtigen Weg, ist klasse. Ja. Er schafft das. Ich denke, wenn er morgen die Wahrheit sagt, kriegt er das hin zu dem Uwe. Ja Gott, da wäre mir fast gerade die Galle hochgekommen. Aber? Ich glaube nicht, dass er es hinter sich hatte. Also ich denke schon, dass da nochmal irgendwas kommt. Und Alkohol entschuldigt überhaupt nichts. Mhm. Aber was mich gerade selber beeindruckt hat, ist, dass er von sich aus initiativ geworden ist und ist zu einer Beratungsstelle gegangen. Ja. Ne? Das ist schon mal, muss man sagen. Ja, ich hatte auch mal einen Freund, der, als ich 17 war, da, der war 27, der hat mich geschlagen, weil er eifersüchtig war. Mhm. Und der macht das jetzt immer noch. Also dazu weiß ich nicht. Naja gut, muss man ihn vielleicht auch anrechnen, aber trotzdem. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich Geburtstag habe. Nein. Doch. Ulrike hat Geburtstag. Ja, genau. Sie ist zarte 26, gerade eben erst geworden. Ja, zarte 26. Darf ich dir denn ganz, ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren? Ja, danke. Wir alle, hunderttausende von Menschen, wünschen dir jetzt Glück. Ist das nicht ein tolles Gefühl? Ganz Deutschland, ganz Österreich, die ganze Schweiz kann uns jetzt zuhören, zusehen. Ja. Und alle wünschen Ulrike Glück. Ja, schon, das ist schon schön, wenn man merkt, dass so viele Menschen da sind, obwohl ich sie gar nicht sehe. Nee, wie viele haben, sind wir denn die Ersten, die dir gratulieren? Oder nein, also. Wie schade. Ich hatte halt auch heute gefeiert und so, es waren halt ein paar Holzkollegen da und ein paar Freunde von mir. Moment. Ab wann hast du? Ich dachte, du hättest jetzt gerade erst ab 0 Uhr Geburtstag. Ich bin schon drei Stunden. Ach so, da müssen wir sagen, nachträglich zum Geburtstag. Ja, gut. Aber, es entzieht halt eine entscheidende Person, die ich heute Abend halt auch sehr vermisst habe, warum es mir heute Abend auch so innerlich nicht sehr gut geht. Vielleicht äußerlich geht es mir okay, habe halt das Spiel mitgespielt des fröhlichen Gastgebers. Aber naja. Es fehlte jemand? Ja, mein ehemaliger Freund. Ja. Ja, wir sind im Januar auseinander. Nach einem Wochenende kam ich nach Arbeit nach Hause, hatte ihren Brief liegen, so nach 2,5 Jahren. So. Ja, es war nur ein Brief, mehr nicht. Und er hat da wohl schon seit einem halben Jahr mitgekämpft, ohne was zu sagen. Und naja, es gestaltet sich für mich sehr schwierig, damit klar zu sein. Was war denn seine Begründung, dass er dann so von heute auf morgen abgehauen ist? Also ich denke, das hat sich sehr entwickelt. Ne? Also er hat nie irgendwas angedeutet. Also es gab mal sowas, dass er... Hat er in dem Brief was geschrieben? Ja, also ich meine, der Brief war schon recht ehrlich. Er hat halt gesagt, dass er es nicht mehr verantworten könnte, weil er mich halt nicht mehr liebt und er möchte mich halt nicht mehr belügen. Mhm. Ich meine, es ist auch alles schön und gut, aber ich hatte dann nochmal so eine Art Aussprache mit ihm, wo ich sehr geweint habe und ihn gefragt habe, ob er das auch mal argumentieren kann. Ich meine, gut, man braucht eigentlich nichts mehr argumentieren. Nee. Ich meine, es ist, wie es ist, aber er hat halt einfach gesagt, er hat einfach keine Lust mehr. Und habt ihr zusammen gewohnt auch? Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, bin dann für ein halbes Jahr dorthin gezogen, wo er gelebt hat, in eine eigene Wohnung. Und ich denke, in diesem halben Jahr hat sich das alles aufgebaut. Also in seine Wohnung bist du gezogen? Nee, ich habe da eine eigene Wohnung. Ach so. Das hat sich halt alles aufgebaut. Ach, Ulrike, du hast Geburtstag gehabt, was ja eigentlich immer ein schöner Tag ist, aber du hast ihn traurig letztendlich begangen, weil dein Liebster, den du immer noch liebst, nicht da ist. Nicht da war. Ja, ich meine, ich bin da schon bei dran zu arbeiten. Ich habe morgen, also heute, auch ein ganz lustiges Ereignis vor mir. Was denn? Ich werde gefilmt. Du wirst gefilmt? Ja. Von wem? Warum? Wo? Wie? Von einem Fernsehsender. Ah, von einem Fernsehsender? Ja. Von welchem? RTL 2. RTL 2 ist doch so ein Schmuddelsender. Da geht es doch immer nur um Sex und so ein Schweinkram. Nee, eigentlich nicht. Was sie jetzt haben, ist so eine Sendung, die nennt sich Singles 99. Ja. Es läuft eine halbe Stunde. Aha. Da werden über nette Menschen, also nicht unbedingt, wie soll ich sagen, umwerft aussehen Menschen, sondern ganz normale Leute, so wie du und ich, sage ich mal. Ja. So kleine Filmchen gedreht und dann kann man halt eine Nummer anrufen und kann die halt kennenlernen. Und wann sieht man dich denn im Fernsehen? Vielleicht schon diesen Samstag, ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir auch schreiben. Du heißt da auch Ulrike. Ja. Du heißt da auch Ulrike 26. Also du bist ja dann schon aktiv. Ja. Das finde ich ja schon mal gut. Also du vergräbst dich nicht in deiner Traurigkeit, sondern du gehst jetzt sogar richtig nach vorne und suchst auf diesem Wege einen neuen Freund. Das heißt, ich kann auch sehr schlecht alleine sein. Also irgendwie bin ich das gar nicht gewohnt, weil ich habe eigentlich immer einen Freund gehabt. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt gleich wieder eine neue Beziehung aufzubauen, sondern einfach nur neue Leute kennenzulernen. Ne? Ja, ich würde sagen, stürzt sich jetzt bloß nicht in die nächste Beziehung. Man muss auch alleine leben können. Klar, muss ich lernen, aber trotzdem. Also es ist halt so, dass ich das nicht kann und das war halt auch irgendwie eine spontane Aktion aufgrund einer... Ja, finde ich gut, völlig in Ordnung. Hast du zu deinem Ex-Geliebten überhaupt keinen Kontakt mehr im Moment? Doch, klar, heute kam ja auch eine Nachricht auf mein Handy heute Morgen gleich, also gestern Morgen gleich die erste und wir haben dann vorhin auch noch miteinander gesprochen. Das reißt immer die Wunden aus, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ulrike, weißt du, ich finde ja immer in solchen Fällen, so habe ich das immer gemacht in meinem Leben, wenn es irgendwie nicht mehr funktioniert mit einem Menschen und der Kontakt dann abgebrochen ist, von wem auch immer, dass ich mich dann wirklich vollkommen zurückgezogen habe. Ich finde es so sehr schmerzhaft, wenn man jemanden liebt und nicht wiedergeliebt wird und dennoch irgendwie Kontakt hat. Das ist so bitter, ist das. Es ist, glaube ich, besser, dass man sich damit... arrangiert, wenn man erstmal ganz zurückgeht. Vielleicht später mal. Vielleicht kann man dann eine andere Ebene miteinander finden. Ja, die Bindung ist einfach zu stark, weil ich mit ihm so viel durchgemacht habe. Ich habe, währenddessen wir zusammen waren, zwei epileptische Anfälle gehabt, was mich sehr an ihn gebunden hat, weil er es halt auch aktiv mitbekommen hat. Ich habe Arbeitslosigkeit mitgemacht. Also ich bin Wie lange wart ihr zusammen? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, Vor allem haben wir uns so besonders kennengelernt. Das war etwas schön an der Sache durch eine Zeitungsannonce. Komm, jetzt lass die Vergangenheit beiseite. Ja. Wenn du jetzt anfängst, über die Vergangenheit zu erzählen, wirst du wieder traurig, gleich. Ja. Ne? Die beste Methode ist einfach nach vorne gucken. Ne? Und das, wenn du anfängst, sentimental zu werden, gleich die Gedanken verbannen. Sieh nach vorne und sieh in die Gegenwart. Und morgen hast du einen Fernsehauftritt, das ist auch eine tolle Sache. Und wir freuen uns auf Samstag, gucken alle RTL 2. Und, oder nächsten Samstag, ich weiß es nicht genau. Genau, und bewundern die Ulrike. Ja. Alles Gute. Ja, danke, du. Viel Erfolg. Ja, und dir auch noch viel Spaß bei deiner Welt. Dankeschön, tschüss. Jetzt habe ich noch jemanden am Telefon, der heißt Ali? Ja. Ja, Ali. 31 Jahre alt. Ganz genau. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe versucht, oft halt bei dir durchzukommen. Ich darf du gut sagen? Ja, natürlich. Ich sah ja zu dir auch. Aufgeregt. Ja, egal. Entschuldige. So, mein Thema ist Homosexualität. Mhm. Ich bin schwul. Mhm. Ich bin Araber und Moslem. Ja. Und meine Familie akzeptiert halt mein Schwulsein nicht. Mhm. Die sind wirklich mit ihren Denken sehr zurückgeblieben. Aus welchem Land kommt deine Familie? Das ist ein arabisches Land, Syrien. Syrien? Mhm. Ja. Oh, ein sehr strenges Land, ne? Ja, ist es auch. Oh, oh, oh, oh. Und ja, wie gesagt, das kam raus. Ich war 17 Jahre alt damals und die haben mich terrorisiert, die haben mich geschlagen, die haben mich eingesperrt. Ich bin zum Psychiater geschickt worden. Wie kam das denn? Wie hast du denn das in... Bist du in Syrien aufgewachsen? Ja. Ja. Wie hast du das denn da in dieser rigiden Moral überhaupt bei dir zulassen können, dass du homosexuelle Gefühle hast? Warum ich es zugelassen habe? Ja, wie das dazu kam? Ich glaube, das ist mir angeboren. Na gut, aber wenn man in so einer krassen Welt lebt, dann verleugnet man sich selbst ja vielleicht doch, bis es nicht mehr geht. Nee, im Gegenteil. Also ich habe das nicht verleugnet, ich habe es ausgelebt, ich habe es als junger Mensch ausgelebt, ich habe es in der Pubertät ausgelebt. Wie ging das in Syrien? Das ging eigentlich ganz einfach. Die Homosexualität ist bei uns verbreitet wie nie und ich hatte keine Probleme damit, irgendwie meine Sexualität auszuleben mit Männern. Es ist verbreitet, aber sehr geächtet, ne? Sehr geächtet, ganz genau. Man erlebt es ja auch immer wieder und ich habe es von Seite der Familie erlebt. Aber du hast es dann ganz, ganz, ganz geheim machen müssen, ne? Ich habe es auf jeden Fall sehr im Geheim gehalten, ja. Und wie haben die das dann rausgekriegt? Wir haben es herausgekriegt durch einen dummen Zufall. Ich war mit einem Typ zusammen und ich habe mein Portemonnaie bei ihm liegen lassen. Und er hat es halt nach Hause gebracht. Und da haben die ihn gefragt und er war wesentlich älter als ich. Und die haben ihn gefragt, wer er mich kennt und so. Und irgendwie hat es wahrscheinlich rausgeplaudert. Ali, dieses war jetzt Teil 1 deiner Geschichte. Ja. Diese Sendung geht jetzt zu Ende. Mhm. Aber ich finde das sehr interessant und sehr spannend, was du erzählst. Deswegen würde ich mich gerne mit dir auch für Mittwochnacht nochmal verabreden. Hast du da Zeit? Mittwoch. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ja. Weil wir morgen ein festes Thema haben, da passt das nicht rein. Mhm. Dann würden wir dich Mittwoch nochmal anrufen. Ja, okay. Ich musste eigentlich heute auch noch arbeiten, Mittwoch auch, natürlich Donnerstag auch, aber das ist vielleicht okay, ja. Ich mache einen Vorschlag, mein Redakteur, der war vom Spikowski, ruft dich gleich nochmal an, dann könnt ihr nochmal die genaue Zeit absprechen, wann wir dich anrufen. Gut. Und ich würde gerne mit dir dann nochmal weiter unterhalten. Dankeschön. Alles Gute, bis nachher. Nicht bis nachher, sondern bis in zwei Tagen. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere erste Sendung dieser Woche in der Technik Markus Liebetanz. Und morgen, morgen heißt unser Thema, wie ich es gerade schon sagte, Ungeziefer. Erzählt mir eure schrecklichste, gruseligste, ekelhafteste, widerlichste Geschichte mit Ungeziefer und wie man mit Ungeziefer umgeht. Und also rundum Ungeziefer. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen unter 0180 5678111. Tschüss.